Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are back from Sao Paulo. Wir sind zurück aus Sao Paulo. Middle of the winter, it's cold. Mitten im Winter, es ist kalt. While in Europe, it's hot. Während es in Europa heiß ist. Now, let's go to chapter 9 and verse 2. Kommen wir zu Kapitel 9, Vers 2. If others do not recognize me as their apostle, wenn andere mich nicht als ihren Apostel anerkennen, at least you are bound to do so. So müsst ihr es wenigstens tun. For now your lives are joined to the Lord. Denn jetzt ist euer Leben mit dem Herrn verbunden. You see, Paul didn't really care who recognized him as an apostle. Paulus war es egal, wer ihn als Apostel anerkannte. Because he understood that he was not an apostle to everybody. Denn er verstand, dass er nicht für alle ein Apostel war. But he was an apostle to the ones to whom God sent him. Aber er war ein Apostel für diejenigen, zu denen Gott ihn gesandt hatte. Remember, apostle means a sent one. Erinnere dich, dass Apostel ein Gesandter bedeutet. So, Jesus himself sent him to the Gentiles to preach the gospel. Jesus selbst hat ihn zu den Heiden gesandt, um das Evangelium zu verkünden. So when he went to the city of Corinth to preach the gospel and the people got saved, als er in die Stadt Korinth ging, um das Evangelium zu predigen und die Menschen gerettet wurden, they got saved because he came as an apostle. Wurden sie gerettet, weil er als Apostel kam. That's why he says you are now bound to recognize me as apostle, for now your lives are joined to the Lord. Deshalb sagt er, ihr seid verpflichtet, mich als Apostel anzuerkennen, denn jetzt ist euer Leben mit dem Herrn verbunden. So that means through him coming as an apostle, people got saved. And these were the people he's now writing to. Das heißt also, dass durch ihn als Apostel Menschen gerettet wurden und an diese Menschen schreibt er jetzt. Then he says, you're the living proof, the certificate of my apostleship. Dann sagt er, ihr seid der lebende Beweis, die Urkunde für mein Apostelamt. Remember how we said yesterday? Erinnerst du dich, was wir gestern gesagt haben? That there are two sides. Es gibt zwei Seiten. One is Jesus sends you, that's the proof of your ministry. But that's only one side. Die eine ist, Jesus schickt dich, das ist der Beweis für deinen Dienst. Aber das ist nur die eine Seite. The other side is you have to have a fruit of this to prove that you're really sent by God. Die andere Seite ist, dass du eine Frucht bringen musst, die beweist, dass du wirklich von Gott gesandt bist. And Paul had that. Und die hatte Paulus. That's why he said, guys, even if you don't want to accept me, you yourself are the living proof, the certificate of my apostleship. Deshalb sagt er, Leute, wenn ihr mich nicht akzeptieren wollt, seid ihr selbst der lebendige Beweis, die Urkunde für mein Apostelamt. Do you know what I've seen in many, many years of serving Jesus? Weißt du, was ich in den vielen, vielen Jahren, in denen ich Jesus gedient habe, gesehen habe? I've seen two interesting things. I've seen a lot of interesting things, but two very interesting things. Ich habe zwei interessante Dinge gesehen. Ich habe viele interessante Dinge gesehen, aber zwei sehr interessante Dinge. I've seen that people actually have been called by Jesus for certain things. Ich habe gesehen, dass Menschen tatsächlich von Jesus für bestimmte Dinge berufen wurden. But they have no confidence. Aber sie hatten kein Vertrauen. They have no self-confidence because they have no God-confidence. Sie haben kein Selbstvertrauen, weil sie kein Vertrauen zu Gott haben. Now, even though Jesus called them, they have no living proof because they never did anything with their calling. Obwohl Jesus sie berufen hat, haben sie keinen lebenden Beweis, weil sie nie etwas aus ihrer Berufung gemacht haben. You know, they thought it's too big, it's too difficult, it's too hard, they can't do it. Sie dachten, es ist zu groß, es ist zu schwierig, es ist zu schwer, sie können es nicht tun. So, they never use their gifting or their calling. Also haben sie ihre Begabung oder ihre Berufung nie genutzt. It's a very sad thing because one day they give account for their lives before Jesus. Das ist sehr traurig, denn eines Tages legen sie vor Jesus Rechenschaft über ihr Leben ab. And what are they gonna say? Was werden sie dann sagen? I didn't have the finance to do it. Ich hatte nicht die finanziellen Mittel, um es zu tun. I didn't think I could do it. Ich dachte nicht, dass ich es tun könnte. And nobody encouraged me. Niemand hat mich ermutigt. I didn't consider myself well good enough. Ich hielt mich nicht für gut genug. That's a very serious thing. If you've been called by the Lord to do certain things, Obviously, the ability has already been given to you. Das ist eine sehr ernste Sache. Wenn du vom Herrn berufen wurdest, bestimmte Dinge zu tun, ist dir die Fähigkeit offensichtlich schon gegeben worden. But then I've seen the other thing, unfortunately, I have to say. Aber dann habe ich auch die andere Sache gesehen. Leider, muss ich sagen. I've seen people in the so-called ministry, who it's been very evident they've not been sent by the Lord. Ich habe Menschen im sogenannten Dienst gesehen, bei denen es ganz offensichtlich war, dass sie nicht vom Herrn gesandt wurden. They just want to build their own kingdom. Sie wollen nur ihr eigenes Reich aufbauen. They just have a desire to be in the ministry. Sie haben einfach den Wunsch, im Dienst zu sein. So now they build a ministry, but they really don't have any living proof because it's all built around them. Sie bauen also einen Dienst auf, aber sie haben keinen lebenden Beweis dafür, weil sie alles um sich herum aufgebaut haben. And once they get out of the way or move to a different place, everything falls apart. Und sobald sie aus dem Weg gehen oder an einen anderen Ort ziehen, fällt alles auseinander. We have to really understand. Wir müssen das wirklich verstehen. When I was in Bible school, one of our teachers said something that was very interesting. Als ich in der Bibelschule war, sagte einer unserer Lehrer etwas sehr Interessantes. He said, if everybody would be serving God, would be in the ministry, actually said, if everybody would be in the ministry, Jesus called to the ministry. Er sagte, wenn jeder Gott dienen würde, eigentlich sagte er, im Dienst wäre. Wenn jeder in dem Dienst wäre, den Jesus zum Dienst berufen hat. Everybody would be out of the ministry that Jesus did not call to the ministry. Und jeder aus dem Dienst heraus wäre, den Jesus nicht zum Dienst berufen hat. He said the church would look very, very different. Würde die Gemeinde ganz, ganz anders aussehen. You know, when he said that I was a young guy, I thought, no, that's a crazy statement. Als er das sagte, dachte ich als junger Mann, das ist eine verrückte Aussage. But over the many decades serving Jesus, I actually have seen exactly that. Aber in den vielen Jahrzehnten, in denen ich Jesus gedient habe, habe ich genau das erlebt. So, my dear friend. Also, mein lieber Freund. If God has called you to do something, go and get a living proof. Wenn Gott dich berufen hat, etwas zu tun, dann geh hin und hol dir einen lebenden Beweis. That means go ahead and start doing it. Walk by faith. Das heißt, fang an, es zu tun, wandle im Glauben. And then you will see God himself will confirm that he's the one who's called you. Dann wirst du sehen, dass Gott selbst bestätigen wird, dass er derjenige ist, der dich berufen hat. Then you will have living proof that you truly have been called by the Lord to do something. Dann wirst du den lebenden Beweis haben, dass du wirklich vom Herrn berufen wurdest, etwas zu tun. See, I have living proof that the Lord desires for me to save the children in Brazil. Ich habe den lebenden Beweis dafür, dass der Herr mich dazu berufen hat, die Kinder in Brasilien zu retten. I have living proof that the Lord has given me a prophetic and a ministry of teaching to the body of Christ worldwide. Ich habe den lebenden Beweis, dass der Herr mir einen prophetischen und lehrenden Dienst für den Leib Christi weltweit gegeben hat. What's my living proof? Was ist mein lebender Beweis? Thousands and tens of thousands, possibly hundreds of thousands of lives transformed. Tausende und Zehntausende, möglicherweise Hunderttausende von verwandelten Leben. That's my living proof. Das ist mein lebender Beweis. May you gather living proof for what God called you to do. Mögest du lebende Beweise für das sammeln, wozu Gott dich berufen hat. Because God is with you. Denn Gott ist mit dir. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.